Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Die verzweifelte Raserei derjenigen, die dem Tod nahe sind«. Im Kommentar hieß es, am 11. Januar bestimmte die Obama-Administration als Maßnahme des Finanzministeriums nach dem zweiten Bericht des Außenministeriums über die Menschenrechtsfrage Nordkoreas, 7 einzelne Personen und 2 Institutionen der DIVK zu den zusätzlichen Sanktionsobjekten. Angesichts der gegenwärtigen DIVK-USA-Beziehungen hat die Veröffentlichung der Resolution der Obama-Administration über die zusätzlichen Sanktionen, die lächerliche Inhalte wie Verbot der Einreise in die USA und der Verhandlung mit den Amerikanern und Einfrierung ihrer Vermögen in den USA hat, es zum Ziel, das Ansehen der DIVK zu beeinträchtigen und ist bloß eine verzweifelte Raserei derjenigen, die dem Tod nahe sind. Statt aus dem Fehler der Bush-Administration, die DIVK zur Aneignung von Atomwaffen veranlasst zu haben, Lehren zu ziehen, verfolgte die Obama-Administration eine feindselige Politik gegenüber der DIVK und setzte sich für die größte nukleare Drohung und Erpressung und die härtesten Sanktionen und den Druck auf dieses Land hartnäckig ein. Die US-Administration träumte dummerweise davon, dass sich Nordkorea mit dem Vergehen der Zeit unterwerfen würde und dass sie die Frucht, und zwar Zusammenbruch Nordkoreas, kosten könne. Doch es hatte fürchterliche und katastrophale Ergebnisse, die die Vorstellung der USA Lügen straften. Das Obama-Team, das in Verlegenheit geriet, führte nun eine Anti-DIVK-Menschenrechtskampagne, die völlig unbegründet ist. Die USA, die größten Menschenrechtsverletzer und die größten Menschenrechtswüste in der Welt, haben eigentlich kein Recht, von den Menschenrechten der anderen zu reden. Die DIVK wird ihren Sozialismus, in dem die Privilegierung der Volksmassen im Begriff der Volksauffassung unserer Prägung, der volksverbundenen Philosophie konsequent durchgesetzt ist, bis zum Letzten verteidigen, auch wenn die anderen böse Worte darüber sprechen mögen.